Hallo Toulouse. Und bonjour, Hombourg und natürlich auch wie immer allen anderen Hörerinnen und Hörern herzliches Willkommen. Hallo Ja, Katrin! Julia, hallo, wie geht's? Es ist lange her. Ja, und dann auch noch schwierig heute, nicht? Ja, irgendwie haben wir heute nicht so den Start. Freitag der 13. war doch vorgestern. Stimmt, habe ich total verpeilt. Ja, nee, bei mir war es ein Freitag der 13., aber das möchte ich nicht weiter ausführen. Okay. Ich war bis 7:30 im Büro. Das, Oh. so viel Detail muss sein, aber mehr gibt es auch nicht. Es war nicht so erfreulich. Ja, so viel zum Thema. Ich gehe halbwegs früh nach Hause am Freitag. Das ist leider komplett fehlgeschlagen, aber das macht nichts. Jetzt haben wir Sonntag, der 15. und es kann eigentlich nur besser werden. In der Na, Tat. nachdem du schon den Honig vom Tisch gewischt hast, glaube ich, können wir jetzt einfach mal loslegen. Ja, von überall. Ach so, von Also überall, stimmt, da war was. für alle, die jetzt natürlich nicht wissen, worum es geht, sprich alle Zuhörer da draußen. Ich habe nebenbei gerade noch Frühstück gemacht, weil es ist noch, naja, relativ früh morgens. Es ist gelogen, es ist 10 nach 12 zumindest auf meiner Uhr. Aber Ja. ich bin relativ spät aufgestanden, weil gestern in Frankreich der Nationalfeiertag war, 14. Juli, Sturm auf die Bastille. Und ich habe mich dann natürlich an die hiesige Kultur angepasst, bin spät nach Hause gekommen, dementsprechend habe ich lange geschlafen und hatte dann nicht mehr so viel Zeit zum Frühstücken vor dem Podcasten, weil wir hatten den Termin ja schon vor einiger Zeit ausgemacht und habe dann, so wie ich das morgens mache, Brot mit Honig gegessen und der Honig hat sich wirklich überall verteilt. Und ich dachte eigentlich, ich hätte alles beseitigt, habe mein Brett runtergebracht und Hände gewaschen und alles. Und dann waren wir hier schon im dritten oder vierten Anlauf des Hallo-Sagens und dann habe ich festgestellt, auf dem Tisch klebte doch noch Honig. So viel dazu. Genau, ja, und ja, in Frankreich ist tatsächlich ja der Nationalfeiertag tatsächlich ein Fest für das Volk und es gibt Party überall und anders als am 3. Oktober hier, wo es ja doch so ein bisschen, naja, also die Leute freuen sich, dass sie einen Tag frei haben, aber ansonsten ist auch nichts irgendwie, also nicht so mit Feuerwerk und Kirmes und Ball und Musik und Party überall. Das ist ja irgendwie hier in Deutschland eher langweilig. Wobei ich den Eindruck habe, dass das schon auch ein bisschen kommt. Also in Berlin ist es ja sowieso immer mit festlicher Begehung, aber da ist, glaube ich, inzwischen auch mehr Party und Ja, schon, vielleicht aber auch so, so dass in Großstädten. du wenig. Also ich Okay. glaube nicht, dass du, also in Frankreich ist so zumindest mein Eindruck, dass du in jedem kleinen Dorf gibt es den Bal populär, wo dann das ganze Dorf die halbe Nacht tanzt und so. Und das finde ich ist, also ich meine, ja, im Juli ist die Chance darauf auch besser als im Oktober, so rein wettertechnisch. Aber so, also dass es so eine Party für die ganze Bevölkerung ist, finde ich, hat man in Deutschland also immer noch nicht. Wir haben das auch ganz, ganz clever gemacht. Ich hatte einen Tisch reserviert gestern Abend, schön draußen, weil wir haben im Moment eigentlich immer über 30 Grad. Also auch gestern Abend noch. Es war so warm. Wir hatten nur zu um 10 den Tisch reserviert, weil in dem Restaurant, wo wir essen wollten, ausnahmsweise 2 Servicerunden waren. Also man muss dazu sagen, in Frankreich ist es in den meisten Restaurants ja so, dass jeder Tisch am Abend nur einmal besetzt wird. Also man ist dann nicht irgendwie gedrängelt, muss sich nicht beeilen oder irgendwas, sondern man ist halt ganz entspannt. Man kommt letztendlich mehr oder weniger, wann man will und man bleibt so lange, wie man möchte. Aber gestern waren in dem Restaurant eben 2 Schichten und wir waren dann in der zweiten. Das Feuerwerk war um 22:30 und wir waren um 21:45 oder so am Tisch und hatten dann gerade unser Steak bekommen als Hauptgang und dann ging das Feuerwerk los. Also so, und wir saßen draußen auf der Terrasse, konnten das also auch ein bisschen sehen. Das war perfekt. Klingt super. Cool. Ja. Ja, ich war immerhin auch draußen, aber ich war deutlich wärmer angezogen. Weil in Norddeutschland haben wir zwar tagsüber sommerliche Temperaturen im Moment, aber nachts geht es dann doch runter. Und ich glaube, gestern Abend waren es so um die 13 Grad und wir waren halt auf einer Gartenparty eingeladen. Das war sehr nett und wir haben viele Leute gesehen, die wir schon lange nicht gesehen haben. Und da hat ein Freund seinen 50. Geburtstag gefeiert. Aber so, also Gartenparty bei 13 Grad wird dann irgendwann auch frisch. Also, naja. Aber es war trotzdem sehr schön. Insofern, aber es gab kein Feuerwerk und also auch keine chilligen 30 Grad zum draußen sitzen. Also ich muss sagen, ich kann auch sehr, sehr gut ohne Feuerwerk, ne? Ja. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der, also auch zu Silvester oder so. Geht eigentlich sehr gut ohne. Ja, wobei ich finde, immer so ein zentral gemachtes Feuerwerk gucke ich sehr gerne an. Das an Silvester, wo jeder vor sich hinschießt, das kann ich so gar nicht haben. Also da ist bei mir tendenziell eher das Panik-P und ich gehe da nicht auf die Straße, weil ich einfach irgendwie, das ist mir zu gefährlich mit lauter Leuten, die angetrunken sind und dann damit so Feuerwerkszeug rumhantieren, das finde ich zu gefährlich. Wenn das Profis zentral abgelegt, abgelegt, an zentral gelegener Stelle machen, finde ich das hervorragend, das gucke ich auch gerne an, aber ich würde auch nicht für ein Feuerwerk irgendwo hinreisen. Also so krass ist es nicht. Aber so, also ein schönes Feuerwerk gucke ich schon mal ganz gerne, aber es muss dann tatsächlich auch gut gemacht sein und nicht so von betrunkenen Menschen abgeschossen werden, wo ich mir mehr Sorge um die Menschen machen, als dass ich das Feuerwerk genießen könnte. Also das ist so gar nicht meins. Weil unsicher fühle ich mich bei diesen Veranstaltungen, also gerade hier in Frankreich, eher aus einem anderen Grund. Wir waren dann auch kurz Richtung, also Pont-Neuf, das ist die älteste Brücke hier in der Stadt und über die muss man letztendlich rüber, wenn man an den Ort wollte, wo gestern Abend die Konzerte waren und wir wohnen da nicht weit weg von. Wir waren dann auf einer der Zubringer, also auf der größten Zubringerstraße unterwegs, weil das letztendlich auch Richtung Restaurant der Weg war und da waren schon um 9:30, dreiviertel zehn, echt Menschenmassen unterwegs. Und es ist ja dann auch sehr starke Polizeipräsenz. Und wenn du die dann siehst mit Vollmontur, mit, wie heißt das, kleiner, also mit Pistole, mit kleiner Schusswaffe, mit Maschinengewehr in der Hand und dann fummelt der da an irgendwelchen Knöpfen rum und das klickert die ganze Zeit, das macht mich ja fertig, ne? Das, Ja, sowas kenne ich auch nicht. Vor allem sind das ja dann gerne auch so Leute, die irgendwie ihren Wehrdienst machen und die gerade mal so 18 sind und du denkst so, Junge, weißt du, was du da tust? Das ist, Nee, finde das ich, waren nicht die Soldaten, das waren nicht die wirklich die normalen Soldaten? Okay. Polizisten. Und die waren auch, also da waren jetzt keine ganz, ganz Jungen dabei, aber trotzdem, ich fühle mich dann eigentlich eher unsicher in Anwesenheit so vieler Waffen, getragen von Menschen, die ja, auch wenn sie regelmäßig üben, trotzdem nicht regelmäßig in Gefahrensituationen anwenden. Und Ja, da irgendwie reagiert ist es schnell auch mal nicht einer so meins. über und Ja. das, ja. Ja. Gut. Nee, ich mag das auch nicht so. Aber lass uns vielleicht endlich zum Thema kommen. Wie, Thema? Welches Thema Thema? denn? So, Wollgespräche? Ja, aber wir Nicht, wollen dass doch noch schon. irgendjemand, ach so, ja, aber nicht, dass noch irgendjemand ausschaltet, weil wir so gar nicht über Wolle reden. Ja, kommt, kommt, kommt. Kommt, kommt. Ja. Na dann, willst du loslegen? Ich hab was fertig, ich hab was fertig. Julia, cool. Ja, aber nicht gestrickt. Also, Das keine macht ja Angst, der nichts. Pulli wird uns weiter begleiten. Ja, Nein, aber aber ich es ist. sehe, er ist im Endspurt. Also da kommen wir gleich später zu. Ja, da kommen wir gleich später so zu. Die Neverending Story. 25. Akt oder so. Nein, es ist ja Tour de Vlies. Also für alle Nichtspinner. Im Sommer ist ja immer die Tour de France. Die läuft jetzt gerade seit ungefähr einer Woche, seit letztem Wochenende. Und immer parallel zur Tour de France, weil man da ja radelt, auf einem Rad, machen die Spinner die Tour de Vlies, weil man ja auch auf einem Spinnrad radeln kann. Und das ist für mich dann auch immer Anlass, einmal im Jahr doch ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver zu spinnen. Und ich hatte mir so ein paar Projekte rausgesucht. Also mein Ziel ist bei der Tour de Vlies diesmal nichts Neues anzufangen, sondern nur angefangene Projekte zu beenden. Ahem, ahem, das sind ein paar. Ahem. Und da habe ich mir den Rest von einem Kerry Hill Vlies geschnappt. Das war mein erstes Rohwollprojekt, also das erste Mal, dass ich ein komplettes Vlies im Rohzustand bekommen habe. Kerry Hill, muss man dazu sagen, sind relativ kleine Schafe. Das Vlies hatte damals, glaube ich will sagen 1,5 Kilo oder so, was wirklich nicht viel ist. Oder noch, nee, ich glaube, das waren zwei Vliese und eines hatte 800 Gramm. Ja, das kommt eher hin, 800 Gramm. Das habe ich, glaube ich, auch schon 2013 oder 14 erstanden. Und dann selbst gewaschen und kardiert auf meiner kleinen Trommelkarde. Allerdings hat mich irgendwann die Lust verlassen, weil da doch relativ viel Kleinkram noch drin war, so Naturstückchen. Deswegen hatte ich. Das hast du schön gesagt, Naturstückchen. Ja, also Zweige, Gräser und sowas. Ja, ist ja schon klar. Aber ich fand den Ausdruck sehr nett. Vegetable Matter. Mir fiel gerade nicht so richtig ein, wie ich das am besten sage. Na, jedenfalls hatte ich das dann, also hatte mir bei der ersten Hälfte sozusagen etwas mehr Mühe gegeben und irgendwann gedacht, naja gut, das ist also ein Großteil davon fällt ja auch noch raus, wenn man das nachher spinnt, nicht? Und es ist ja auch wirklich so. Also hatte ich die eine Charge, die ein bisschen sauberer war, die hatte ich glaube ich auch schon letztes Jahr, vielleicht sogar während der Tour de Vlies versponnen, müsste ich mal nachgucken. Und dann hatte ich jetzt noch die etwas weniger saubere Charge und habe die versponnen und das ging echt flott. Also das waren 150 Gramm und ich muss ja sagen, ich bin ja eher so ein Langsamstricker und Langsamspinner, weil ich ja meistens auch dünn spinne. Das ist jetzt nicht ganz so dünn geworden. Was waren das? Jetzt habe ich die Zahlen natürlich nicht hier. So ungefähr 140 Meter auf 80 Gramm. Kann sich ja dann jeder selber ausrechnen, wie viel das war. Und ja, das ging relativ schnell. Guck mal, die Tour hat letzte Woche Samstag, meine ich, angefangen und ich habe dann relativ früh schon meine Ruhetage eingelegt, weil ich dann am Dienstag ja mit den Kollegen hier das Halbfinale der WM. Ach, diese ganzen Sportgroßereignisse, ne? Das ist aber Ja, auch das ist anstrengend, stelle ich anstrengend mal. gerade, wobei Fußball geht komplett an mir vorbei zum Glück. Es ist sehr, sehr entspannend, das nicht zu gucken. Da hilft es, glaube ich, dass Deutschland nach der Vorrunde ausgeschieden ist. Ja, sonst wäre es tatsächlich anstrengender, nicht Fußball zu gucken. Ja, weil die Franzosen, die sind ja nun im Finale, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, und das ist Und heute, wenn mich nicht alles täuscht. ja, 17 Uhr. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil wir sind zum Grillen bei Freunden eingeladen, mit Ah, okay. anschließendem Spiel gucken. Na jedenfalls, deswegen war ich eben Dienstag nicht spielen, weil ich da unterwegs war und mit Kollegen das Halbfinale geguckt habe. Und irgendwann die Woche habe ich, glaube ich, noch einen Ruhetag eingelegt. Aber jedenfalls, die Wolle ist fertig, gewaschen, zwei Stränge, weil hat nicht alles auf eine Spule gepasst, 150 Gramm. Da war ich echt überrascht. Ja, schön. Ja. Aber das war es dann auch schon an fertigen Projekten. Katrin, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich muss sagen, ich habe zwei Dinge genäht und das Webteil wollte ich eigentlich fertig deklarieren. Da fehlt mir jetzt noch eine halbe Stunde. Wir haben zu schnell angefangen zu podcasten heute Morgen. Hätte ja früher Nein, aufstehen können. nee, das ging nicht. Ich war ja gestern Abend noch unterwegs und wir waren erst um zwei, naja, halb zwei zu Hause, weil noch 100 Kilometer zwischen der Gartenparty und unserer Wohnung lagen und ja, nach 100 Kilometern Autobahn ist dann doch irgendwie, ist man ein bisschen wach. Ja, insofern war ich erst um zwei im Bett und da war so viel früher Aufstehen dann auch nicht drin. Ja, was habe ich fertig gemacht? Ich habe zwei Teile Jetzt, gen. ich habe hier gerade, jetzt kommt mein Perfektionistengehen durch. Ich Ja. habe natürlich die Reihe mit der Zunahme jetzt verschlammt. Das habe Hm, ich das heißt, also. du musst dribbeln. Du hast vorher schon angekündigt, dass du zunehmen musst noch an deinem Teil. Aber ich hatte eben gezählt und da war es noch eine Reihe davor und jetzt zähle ich und jetzt ist es eine Reihe danach. Ist jetzt die Frage, mache ich die nochmal auf oder mache ich einfach jetzt die Wie Zunahme? groß sind die Abstände zwischen den Zunahmen? Alle 8 Reihen. Ja, dann kannst du es machen, würde ich sagen. Also wäre es Ja. jetzt jede zweite, würde ich sagen, dann sieht es doof aus, aber so bei alle acht, ich würde es machen. Also ich meine, ne, du bist der Perfektionist von uns beiden. Ja, aber es ist ja für einen absoluten Nicht-Perfektionisten. Ja, dann ist doch okay, würde ich sagen. Ja. Also wäre jetzt meine Herangehensweise. Ich mache jetzt Du einfach hast mal schon die so viel geribbelt Zunahme. an dem Teil. Also entweder sagst du, da kommt es jetzt auf eine Reihe mehr nicht an, oder du sagst, das reicht für dieses Teil. Nein, du hast recht, es kommt auf eine Reihe mehr nicht an. Ja, dann hast du immer noch mehr Strickspaß fürs Geld. Wundervoll. Ich erzähle dann mal, was ich fertig gemacht habe. Also wer bei Ravelry in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe unterwegs ist und dort den MMM-Thread verfolgt, der hat es auch schon gesehen. Ich habe mir ein Kleid genäht. Ist es jetzt fertig? Nein, es ist immer, also es fehlt immer noch der Saum, aber ich betrachte es trotzdem schon mal als fertig, weil sonst muss ich es erst irgendwie in ein paar Wochen nachliefern. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Ich werde dann von dem fertigen Saum einfach nicht mehr berichten, es sei denn, das mündet in einer Katastrophe. Genau, also ich hatte das hehre Ziel, mir ein festliches oder relativ festliches Kleid zu nähen und habe ein ganz schönes gesehen in einer Burda-Zeitschrift, die für große Größen war. Ich bin ja dann tatsächlich eher nicht so bei den Elfengrößen angesiedelt und das war ein Design von Anna Scholz, ist ja eine deutsche Designerin, die in England lebt und dort ein Modelabel hat, aber eben auch zwischendurch Kleidung für Versandhäuser designt und wie eben wohl auch für Burda. Und ich fand das Kleid ganz cool. Es hat oben so eine Art Wickeltop und dann kommt ein ja, gerafftes Band einmal quer und darunter einfach ein langfallender Rock. Und die Ärmel sind lange Ärmel, haben aber so diese, wie heißt denn das, diese Ausschnitte oben auf den Oberarmen, Schlitze? diesen, ja, aber haben die irgendeinen Namen? Keine Ahnung. Diesen Sommer ist das so hochmodern, dass die Echt? T-Shirts irgendwie zwischen, also zumindest in Deutschland laufen da gefühlt alle T-Shirts so rum, dass du Schlitze zwischen Oberarm und Schulter hast auf der Ober- und Außenseite, Ober- oder Außenseite vom T-Shirt oder so. Das ist total in diesen Sommer, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall Ich fand, es sah ziemlich cool aus. Das Model hatte das in so einem rot-schwarzen, irgendwie so, naja, nicht Leoparden, aber schon irgendwie so tierfleckig bunt gemustert. Das war ziemlich schreiend. Und ich dachte mir, gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr krass. Aber den Schnitt fand ich gut und habe dann Stoff gefunden, auch hier in Hamburg, dafür, weil ich wollte den vorher anfassen, weil eben wichtig ist, es musste Jersey sein, aber es sollte eben nicht so klassischer Baumwoll-Jersey sein, sondern ein bisschen leichter fallen. Und das war jetzt Viskose-Jersey und der ist fällt ganz weich und leicht und ist so ein blau-gewittergrau-lila, ganz leichter lila Stich mit Möwen drauf. Nicht ganz so festlich vom Design her, aber trotzdem ganz gut. Und in Kombination mit dem Kleid aber ausreichend festlich sozusagen. Und das ist quasi fertig geworden. Ich habe einen Tag daran genäht im Nähkurs. Ich hatte einen eintägigen Nähkurs gemacht bei der VHS nochmal vor 2, 3 Wochen, 3, 4 Wochen bei der Dozentin, wo ich im Herbst auch meinen Nähkurs gemacht hatte, während des Sabbaticals. Deswegen wusste ich schon, was mich erwartet und wie man mit der Frau arbeiten kann. Und da die eben Schnittdesign auch mal unterrichtet hat, wusste ich, man kann mit der gut auch an Schnitten rumprobieren und gucken, wenn die nicht ganz sitzen, was muss man daran rum ändern, damit es hinterher gut passt. Und habe dann eben in diesem Kurstag alles zugeschnitten und das Oberteil quasi genäht und schon mal ein bisschen was versäubert an den anderen Teilen. Und habe dann zu Hause eben diesen, ich sag jetzt mal, Bauchgurt drumherum genäht. Und das Rockteil war dann nicht so schwierig. Und die Ärmel sind noch einen Hauch zu lang und der Rock hat noch keinen Saum unten. Aber ich glaube, das sind lösbare Probleme. Also die Ärmel traue ich mir problemlos alleine zu. Der Rock braucht unten irgendwas mit einer Zwillingsnadel, damit das hübsch aussieht als Saum. Das habe ich noch nie gemacht. Das werde ich vorher an einem Shirt testen, wo es nicht so schlimm ist, weil das Material nicht so teuer ist. Und das irgendwie dann nicht so der Schaden ist oder dass ich zur Not irgendwie auch als Schlafanzug oder sonst was brauchen kann, wenn es ein bisschen schief wird. Aber ich möchte ungern den Stoff für ein Kleid, weil es waren über 3 Meter, neu kaufen müssen, zumal es den gerade nicht mehr gibt, außer in Rosa und da würde ich es nicht anziehen wollen. Genau. Ja, und da muss ich also nochmal ran, aber ich bin zuversichtlich. Irgendwie habe ich gerade ein Haar im Auge und ich kann es nicht greifen. Ist sehr. Kitzelt. Also ich habe das Foto auch so, ich muss gestehen, mein Check-in war mal wieder last minute und auch nur, weil ich durch Zufall noch drauf gestoßen bin und dann bin ich natürlich nur durch alle anderen schnell durchgescrollt und ich habe das Foto gesehen und ich war echt beeindruckt. Also du erzählst ja manchmal von den Körperstellen, die du so als deine Problemzonen empfindest und als ich dich in diesem Kleid sah, dachte ich, fällt aber gar nicht auf, ne? Ja, das ist ein sehr cooler Schnitt. Deswegen wollte ich unbedingt diesen Schnitt machen, weil ich fand, dass der eben für meine Figur ziemlich gut geeignet ist. Und ja, mein Hochzeitskleid hatte damals auch so einen ähnlichen Schnitt. Also insofern, ich weiß, dass mir das ganz gut steht so. Und ja, deswegen wollte ich diesen Schnitt machen. Ich fand den sehr cool und ja, bin mal Und dazu, gespannt, wie das mit dem Saum wird. kommt, dass ich dich, glaube ich, auch erst einmal in einem Kleid gesehen habe auf einem Foto. Ja, ich trage tatsächlich wenig Röcke und Kleider, einfach weil ich es im Winter unpraktisch finde. Da gehe ich von der U-Bahn zum Büro noch mal so 10, 15 Minuten zu Fuß und da habe ich keinen Bock mehr, die Beine und den Hintern abzufrieren, ehrlich gesagt. Und im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad und mein Fahrrad ist ein Herrenrad und da machen sich Röcke und Kleider auch nur bedingt praktisch. Und insofern ist so Kleid tatsächlich selten bei mir. Also ich habe tatsächlich in den letzten 2, 3 Jahren ein bisschen mehr Röcke und Kleider getragen, aber es ist so, und ich mag das ja nicht, wenn Dinge keine Taschen haben. Und insofern, aber du hast mich in Rhinebeck im Rock gesehen, nicht im Ich Kleid, sagte aber im ja auch Rock. Kleid, ich sagte ja auch Ja, Kleid, also Kleid ist Rock, tatsächlich ja. auch selten. Genau, weil Kleider haben so selten Taschen und wenn, dann ist es sind es Schnitte, die eben nicht vorteilhaft sind an mir. Und ja, das Ding hat jetzt auch keine Taschen, aber es ist ja auch für eine Feier, wo ich im Zweifelsfall mit der Handtasche rumlaufe. Aber so im Büro, da muss dann irgendwie der Firmenausweis mit, da muss das Handy mit, da muss vielleicht noch irgendwie ein Stift mit. Und wenn ich das alles in die Hand nehme und das Laptop noch dazu, dann kann ich keine Türen mehr öffnen und vielleicht auch noch einen Tee mitnehmen oder so. Also es ist dann irgendwie so, im Büro brauche ich definitiv Hosentaschen oder ich müsste mein Umhängetäschchen mit mir rumtragen und ich finde das indiskutabel. Also ich kann dir sagen, man entwickelt da eine wirkliche Kunst, Türen zu öffnen, obwohl man eigentlich beide Hände voll hat, inklusive Getränk. Ja, ich weiß, man kann auch wundervoll das Laptop als Tablett benutzen, aber so richtig Wert lege ich da nicht drauf, dass ich das alles immer so rumbalanciere. Aber es scheitert ja, also ja, ich könnte natürlich, also ich ziehe mich eh, wenn ich ins Büro komme, ziehe ich mir nach dem Fahrradfahren ein anderes Shirt an, aber ich will mich eigentlich nicht komplett umziehen. So ein anderes Shirt, finde ich, ist vertretbarer Aufwand, sonst muss man ja so viel Gepäck mit sich rumtragen. Aber so Röcke oder Kleider, finde ich, ist mir dann zu viel Umstand, um das mit ins Büro zu tragen und dort umzuziehen. Also da bin ich dann einfach zu pragmatisch und denke so, nö, muss nicht sein. Genau, aber jetzt für die Feier, da freue ich mich drauf, die ist Anfang September. Und bis dahin gehe ich davon aus, dass ich diesen Saum hinbekomme und die Ärmel. Und dann hoffe ich einfach, dass es an dem Tag nicht 30 Grad sind, weil dann wären lange Ärmel in der Tat ein bisschen blöd. Aber sie haben ja Schlitze. Ja, sie haben Schlitze, aber es ist schon auch mit einem Kleid, was lange Ärmel hat, glaube ich, weiß ich noch nicht. Müsste ich gucken. Also bei 30 Grad müsste ich, glaube ich, drüber nachdenken. Aber egal. Aber ich kann, habe ich gestern ausprobiert, die Schuhe, die ich zu meiner Hochzeit gekauft habe, dazu anziehen, weil die sind blau, weil ich hatte ja kein weißes Hochzeitskleid. Insofern kann ich Schuhe nach 9 bis 10 Jahren, so ungefähr, immer noch mal aus dem Schrank ziehen und neu anziehen dazu. Das finde ich ganz cool. Ich überlege gerade, wo meine Hochzeitsschuhe sind, weil eigentlich waren die auch schön und die waren bequem. Tja. Na gut, so viel dazu. So viel dazu, genau. Das ist eine andere Frage. Genau, dann habe ich noch einen Hoodie genäht aus dem Schnitt, den ich im Herbst schon mal genäht habe. Das war also nicht so schwierig. Ich habe es aber trotzdem geschafft, ziemlich viele Fehler einzubasteln, weil ich das an 2 Abenden gemacht habe, wo ich offensichtlich nicht mehr so ganz wach war. Ich glaube, man sieht die Fehler nicht auf den ersten Blick. Mir fallen sie auf und sie ärgern mich, aber ich ziehe das Teil trotzdem an, weil sie eben nur auf den zweiten Blick auffallen. Und das, glaube ich, die meisten Leute nicht merken, was mich daran so nervt. Ja, davon ein Foto, das ist jetzt nicht besonders aufregend, das ist so ein petrolfarbener Hoodie und da habe ich Kontraststellen, also die Bauchtaschen und das Kapuzen Innen- oder Außenfutter, kann ich gerade nicht sagen. Ich glaube, Innenfutter habe ich aus so einem, naja, eher türkisfarbenen Stoff mit petrolfarbenen Sternchen drauf gemacht. Also sehr, sehr unfranzösisch, würde ich sagen. In Frankreich könnte man es maximal zum Sport anziehen oder so oder nach dem Sport. In Deutschland kann man sowas auch auf der Straße im Alltag anziehen als Frau. Das ist sehr angenehm und ich bin da sowieso schmerzbefreit, was Hauptsache bequem sozusagen. Und dann wollte ich eigentlich berichten, dass ich den Schal aus der Seide und dem Kiwiuk fertig gemacht habe, aber es fehlen mir noch 10 Reihen. Die letzten 10 Reihen muss ich noch machen und dann muss ich noch den Hemstitch, wie heißt denn das, auf Deutsch, wie auch immer, Hemstitch noch Ja. machen. Also die Versäuberung, dass sich dann auch so Fransenbündel daraus bilden und die Kante noch machen. Und ja, das fehlt noch, aber dann denke ich, kann ich im Laufe des Tages das Ding als fertig deklarieren. Dann muss es noch mal ein bisschen baden. Aber dann kann ich es in den nächsten Tagen vielleicht auch mal tragen, falls die Temperaturen dann mal entsprechend wären. Ich muss mal gucken, vielleicht passt es sogar zu dem Kleid farblich. Das könnte gehen, könnte aber auch genau gar nicht gehen. Das weiß ich noch nicht so genau, das habe ich noch nicht getestet. Dann hätte ich ein cooles Tuch, was ich zu dem Kleid anziehen kann, gleich im Herbst. Wenn es Ja, denn das nicht ist, 30 Grad sind. wenn es denn nicht 30 Grad sind, genau. Ich bin gespannt, ja, und das ist bei mir so fertig geworden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe nicht nochmal geguckt, ob ich bei MMM noch mehr gepostet habe. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich wüsste auch gerade nicht was. Insofern, naja, egal. Zur Not muss ich es nachreichen. Irgendein Strickprojekt vielleicht? Nee, die sind alle nicht fertig geworden. Also eins ist fast fertig, aber nein. Also zwei sind fast fertig, aber sie sind immer noch nicht fertig. Ich muss gestehen, ich habe auch nicht mehr so ganz im Kopf, was du da gepostet hast. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht deine Aufgabe, dir zu merken, was ich da poste, ehrlich gesagt. Nein, ich weiß. Aber manchmal habe ich das ja noch auf dem Schirm. Ja, manchmal hat man so Dinge vor Augen, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich, nee, kleine Sachen habe ich nicht gestrickt und die 3 Tücher sind alle noch in Arbeit. Nee, nee, ich glaube, da kann nicht so viel sein. Ja, meine Wolle will nicht, wie ich will. Sehr schön. Dann könntest du weitermachen mit den Dingen, an denen du arbeitest. Oder du siehst hochkonzentriert aus. Ich habe nur gerade einmal die Reihen abgezählt, weil ich ja immer alle 8 Reihen eine Zunahme mache und dann den Marker weitersetze, wenn ich wieder die, also wenn ich gerade wieder zugenommen habe. Und das habe ich eben gerade gemacht. Dachte, das mache ich noch ganz fix, bevor ich wieder dran bin. Ja, das ist besser vor dem Reden, da hast du Weil ich völlig kann da recht. natürlich so schwierig bei reden. Ja. Ja, wo habe ich denn gerade den Marker weitergesetzt? Am Freundpulli. Ja, aber ich glaube, er ist jetzt tatsächlich im Endspurt, wenn ich es richtig deute. Na, ist er das nicht immer? Weiß ich nicht, ich hoffe jetzt wirklich. Ja, also ich hoffe es auch. Erstmal hat mein Freund noch einen Strang Wolle mitgebracht. Das heißt, das Problem, mir war ja die Wolle ausgegangen am zweiten Ärmel, so naja, ungefähr auf 2/3 der Höhe des Ärmels. Obwohl ich alle Reste verstrickt und sogar die Maschprobe wieder aufgemacht habe. Aber da war einfach nicht mehr viel zu machen. Dann habe ich bei Naima angerufen und sie hatten noch was da in der Partie. Und er war dann letzte Woche vor Ort und hat sofort am gleichen Tag, als ich es habe zurücklegen lassen, ist er sofort hin, weil er, glaube ich, auch irgendwie will, dass dieser Pulli fertig wird. Ja, damit er ihn bei 30 Grad auch anziehen kann. Ja, naja, es wird ja auch mal wieder kälter hier. Und Das wenn das stimmt. so mit dem Tempo weitergeht, dann dauert das ja auch noch einen Moment. Na, ich hoffe für dich nicht, dass es in dem Tempo weitergeht. Nein, das hoffe ich natürlich auch nicht. Und im Sommer sind wir ja in Deutschland, da braucht er ja vielleicht einen Pulli. Das könnte durchaus sein. Ja. Deswegen, also ich stricke jetzt gerade am zweiten Ärmel, bin noch bei den Zunahmen. Und dann fehlt eigentlich, wenn der zweite Ärmel durch ist, na, dann muss ich den natürlich noch einnähen, bla bla bla bla bla. Und das Bündchen unten dran, das Bündchen ist ja auch noch nicht dran, das wird ja dann wieder in die andere Richtung gestrickt. Stimmt, das ganze Dann. Ding ist ja quer. Ich erinnere mich. Nee, quer nicht. Nee, aber ich Der Pulli stricke den nicht Ärmel quer? von Also, ja, der unten. Ärmel, nein, das stimmt, der Ärmel ist normal gestrickt, oder der Pulli ist quer. Nee, auch nicht. Auch Einfach nur in nicht? Stücken. Ah, okay, irgendwie hat er sich als quer in meinem Kopf festgesetzt. Ich weiß auch Ja, nicht. nö. Naja, gut, vielleicht bin ich verwirrt. Und was dann noch fehlt, ist das Bündchen unten am Pulli, weil der wurde, also wie wir ja nun eben schon erörtert haben, in Einzelteilen gestrickt und dann zusammengenäht, also in so letztendlich ein Vorder-, ein Rückteil und die beiden Seitenstreifen, die dann, oh, jetzt geht das wieder los, glatt links. Rechts. Also hängt davon ab, was du außen hast. Also das Vorder- und das Rückteil ist glatt rechts und die beiden schmalen Seitenstreifen sind die Innenseite von glatt rechts und das ist ja dann glatt links, ne? Ich denke schon. Das benutzt man, glaube ich, auf Deutsch nie, also dass man irgendwie Dinge glatt links macht, aber ich würde es glatt links nennen. Sag einfach Reverse Stockinette und die meisten Leute verstehen es. Ich hoffe es. Na jedenfalls, der besteht also aus diesen Einzelteilen, die dann zusammengenäht wurden. Also von mir höchstpersönlich mehrfach. Und dann kommt nachher unten dran noch ein Bündchen. Also sprich, der Rest vom Ärmel fehlt noch und das Bündchen. Und was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, der erste Ärmel war ja dann nach vielem Hin und Her zu lang geraten. Den habe ich also abgeschnitten sozusagen. Und ach, siehst du, das war, ich habe unsere alte Folge die Tage gehört und jetzt fällt mir auch wieder ein, was mir aufgefallen war. Ursprünglich hatte ich ja vor, warte, was hatte ich vor? Ich hatte vor, unten einfach ein Stück abzutrennen und dann das Bündchen direkt daran zu stricken wieder. Und während des Podcastens ist dann daraus geworden, ich trenne das irgendwo auf und kitchene das dann wieder zusammen. Das hatten wir dann daraus gemacht und das hat sich bei mir im Kopf festgesetzt und dann wollte ich also am unteren Ende auftrennen. 5 cm, weil 5 cm hatten wir uns darauf geeinigt, war der Ärmel zu lang, also 5 cm rauszunehmen und es dann wieder dran zu kitchen an. Nur dass ich dann da saß, zum Glück, bevor ich das aufgetrennt habe und gedacht habe, ja, aber dann habe ich ja unterschiedlich viele Maschenzahlen. Stimmt, ja, Weil es sind ja wenn die die Zunahmen dazwischen. Zunahmen natürlich bis dahin gehen schon. Also, und das hat sich auch als goldrichtig dann erwiesen, habe ich oberhalb der Zunahmen das abgetrennt, weil es war ja noch ein relativ langes Stück nachher oben, wo ich einfach nur gerade ausgestrickt habe. Und ich fand das auch relativ weit und buschig, bauchig da oben. Also mein Freund hat gesagt, nee, nee, das ist schon genau richtig so. Aber ich habe dann einfach eigenmächtig entschlossen, beschlossen, ich habe dann da die 5 cm rausgenommen. Ja. Und habe dann den Ärmel länger liegen lassen, weil ich irgendwie keinen Bock auf dieses Graften hatte, auf das, nee, Grafting, Kitchener. Ja, ich glaube, geht beides, oder? Was auch immer. Jedenfalls das wieder anzunähen und als ich mich dann aber einmal Maschenstichen. hingesetzt, ja, genau, im Wenn du ein Maschenstich deutsches. geschlossen. Und habe mich dann aber hingesetzt und dann ging es nachher eigentlich doch ganz gut und schnell, muss ich sagen. Ich bin auch ganz stolz auf mich, weil man das nach dem Waschen überhaupt nicht mehr sieht, wo die Naht war. Und der sitzt jetzt Cool. perfekt, der hat den gestern Abend nochmal angezogen. Und ja, jetzt steht also dem Ende des Pullis eigentlich nichts mehr im Wege. Ich sag das mal so vorsichtig. Ja, ich bin gespannt. Ja, so viel zu den Strickprojekten. Ich hatte zwischendurch auch angefangen, ein paar Socken, habe ich über die schon gesprochen, aus der handgesponnenen Wolle? Kann es nicht sicher sagen. Nee, ich glaube nicht, weil das erinnert mich daran, dass ich doch noch was gemacht habe, was noch in einen späteren Teil des Podcasts kommt. Ich schreibe das mal kurz auf meine sehr, sehr rudimentären Shownotes. Ich hatte ja die handgesponnene Wolle, ja, Sockenwollstrang, also aus einer Sockenwollmischung. Den hatte ich, glaube ich, auch mit, als wir das letzte Mal bei dir gepodcastet haben und hatte dir den gezeigt. Dieser orange-grüne. Ja. Und daraus hatte ich angefangen, Socken zu stricken. Allerdings sind die etwas zu klein geworden, also zu wenig Maschen sozusagen. Und ich hatte auch überlegt, ob ich noch mit einer größeren Nadelstärke vielleicht arbeiten kann. Weil ich habe ja nicht so viel Lauflänge und wollte dann mal schauen, wie weit ich komme. Und ich glaube, eine Nadelstärke größer ginge noch. Einfach um das meiste da rauszuholen. Ja. Aber da muss ich gestehen, habe ich auch nichts weiter dran gemacht. Ich habe dann, also ich war sozusagen, ja, vielleicht 7, 8 Zentimeter weit gekommen, habe dann festgestellt, ja, nee, reicht definitiv nicht von der Breite her, musst du irgendwas machen. Und dann habe ich sie erstmal wieder zur Seite gelegt. Ist ja auch eine legitime Reaktion. Man muss ja nicht immer alles sofort machen. Nee. Und ich hoffe ja auch, dass ich irgendwann diesen Pulli hier fertig habe und dann wieder einen für mich stricken kann. So. Also, so viel zu den Strickprojekten. Und dann habe ich ja eben schon erwähnt, es ist Tour de Vlies, beziehungsweise Tour de France. Und da habe ich ja nicht nur das Ziel gehabt, das Kerry Hill zu verstricken, sondern ich habe mir auch noch ein, zwei andere Ziele gesetzt und habe dementsprechend sowohl während der Tour als auch in der Vorbereitung zur Tour schon ein bisschen gesponnen. In der Vorbereitung habe ich hauptsächlich mit der Spindel, also habe ich die Spindel immer mal wieder in die Hand genommen. Ich hatte ja auf den. Sorry. Für alle, die Wow. da draußen zuhören, das sieht nach einem sehr großen Ausschlag aus bei mir. Meine Nadel war mir gerade aus der Hand gerutscht. Ich hatte auf dem Spinntreff in Delmhorst im Frühjahr, naja, im April, eine Portion Mystery Rolex angefangen zu spinnen. Und da ist das erste Drittel fast fertig. Da habe ich, wie gesagt, zur Vorbereitung der Tour, zum langsamen Einstimmen und Einspinnen immer mal wieder zu der Spindel gegriffen und noch mal ein bisschen an den Rolex weitergesponnen. Und dann während der Tour selber habe ich einen regenbogengefärbten süddeutschen Merino-Kammzug, den ich auch schon seit Ewigkeiten auf dem Rad habe. Weil da sind so viele Grannenhaare drin. Also manche sind auch echt fein, aber ich habe dann halt angefangen, die rauszuprökeln und naja, wie das so ist, man möchte ja dann die Wolle hinterher auch irgendwie gut tragen können, vielleicht auch irgendwie in Halsnähe oder so. Und wenn man dann so diese ganzen kleinen piekseligen Stückchen da drin hat, das finde ich ja doof. Also, wohl oder übel ziehe ich sie raus. Das heißt dann eben nur, dass es mit dem Spinnen etwas länger dauert, weil ich natürlich dann häufiger anhalte und nochmal mir den Kammzug angucke und alles, was da absteht und so rauszupfe. Aber mein Plan war, während der Tour daran zumindest ein bisschen weiterzukommen. Ich teile da immer so, ja, vielleicht 30, 40 Zentimeter lange Stücke ab und davon habe ich sogar schon zwei fertig gesponnen jetzt die letzten Tage. Es ist natürlich noch reichlich Kammzug übrig. Also der geht zwar mal von gelb über grün. Gelb und grün waren schon drauf auf dem Rad. Den Rest vom Grün habe ich gemacht und jetzt bin ich so mitten im Blau. Und dann kommt noch Violett, Rosa, Orange und Gelb. Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich mal geguckt haben, wie viel Gramm der Kammzug insgesamt hat. Das würde mich mal interessieren, weil das wirkt irgendwie auf mich, auf mich, als wären das mehr als 100 Gramm. Ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht so 180, 200. Naja, und dann Ist ja habe nur ein ich. kleines bisschen mehr als 100. Ja. Bin ja nicht so gut im Schätzen. Und dann habe ich gestern Abend noch, also eigentlich hatte ich mir als Ziel gesetzt, wirklich zwei von diesen Portionen des Regenbogenkammzuges zu spinnen und bei dem Spindelprojekt diese Rolex so weit wie ich komme und das Carry Hill, wenn möglich, ganz fertig. Okay, damit war ich jetzt super schnell. Deswegen habe ich gedacht, ziehe ich mir noch ein anderes Projekt, ein anderes angefangenes Projekt so aus meinem Stapel. Und ich habe einen. Wie war denn das? Also ich war auf dem Lelot et la Laine Gegen-Event sozusagen, als wir in der Bretagne waren. Nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor war das, meine ich, vor 2 Jahren. Und da habe ich mir so rosa Beds mitgebracht mit Angora und Seide und ich weiß nicht, was da alles drin war. Total fluffig, total rosa. Also aus zwei Gründen gar nichts für mich. Genau. Und die Aber habe das ich macht nichts. ja, ich Du musst habe ja auch nicht keine für mich Ahnung. spinnen. Genau, ich habe auch keine Ahnung, was ich damit hinterher mache. Das ist ja immer das Ding. Ich spinne so gerne Sachen, bei denen ich dann nicht weiß, was ich tun soll damit hinterher. Also entweder Farbe oder Material oder was auch immer. Und jedenfalls habe ich die auch relativ schnell versponnen. Und seitdem steht die Spule und ist natürlich auch besetzt und ich kann sie nicht nutzen, steht die Spule hier bei mir oben rum. Und als Zwirnfaden hatte ich vorgesehen, Seide zu verspinnen. Weiße Seide. Hab das aber natürlich nie in Angriff genommen, aber gestern Abend habe ich mich dann hingesetzt und das erste Mal in meinem Leben reine Seide versponnen. Und zwar sind das, ich weiß nicht, ob du diese Silk Hankies kennst, so Taschentücher quadratisch. Ja, Oder so was wie heißt Taschentücher? So, Softlings. ja, Also ist es schon könnte. verstrickt? Nee, nee, nee, das, also das ist, was ist ein Silk Hanky eigentlich? Also Seide kommt ja vom Seidenspinner, also von den Larven des Seidenspinners. Und wenn die sich verpuppen, spinnen die sich in so ein Kokon ein. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, diese Seide zu gewinnen. Entweder solange der Seidenspinner noch drin ist, also solange die Raupe noch drin ist, kochst du das, damit sich das Gummi löst, weil dieser Faden ist mit einem Gummi versehen, damit das halt zusammenklebt, damit sich das Gummi löst und dann kannst du den Faden komplett runterwickeln. Oder die Alternative ist, wenn die Larve geschlüpft ist, die muss natürlich irgendwie rauskommen aus diesem Kokon und dazu macht sie ein Loch da rein. Sprich, dann kannst du nicht mehr den Faden als Ganzen abwickeln, weil der ist ja dann mehrfach durchtrennt, sondern du nimmst diesen Kokon. Ich glaube, der wird dann auch ausgekocht, damit das Gummi verschwindet und der wird dann entweder über einen Rahmen, dann wird das eben so ein viereckiges Hanky oder in meinem Fall waren das nämlich gar keine Hankys, sondern sogenannte Caps. Das wird dann über so einen Hut, über so einen Glockenhut rübergezogen. Das heißt, du nimmst dann einfach den Kokon und ziehst den so nach und nach über diese Form rüber. Und dabei wird er so ausgebreitet. Sprich, das ist ein hauchdünnes Gewebe und du bekommst die dann natürlich nicht einzeln, sondern werden immer ganz viele aufeinander gepackt. Und dann kannst du die, wenn du ganz vorsichtig bist, so einen nach dem anderen vorsichtig darunter blättern. Und dann ziehst du das auseinander. Aber letztendlich sind es Seidenfasern, die dann auch kreuz und quer liegen. Dann sind auch manchmal so kleine Knubbel noch drin. Das gibt dann also beim Spinnen einen etwas ungleichmäßigeren Faden. Also hat so ein bisschen, wenn du willst, die Optik von Wildseide. Ich weiß nicht, ob du mal Wildseide gesehen hast. Sprich, dieses Knubbelige. Ist natürlich jetzt nicht, das macht es nicht zur Wildseide, nur weil das so verarbeitet ist, aber jetzt einfach nur mal für die Optik im Vergleich zu der Seide, die man Verstehe sonst ich. so sieht. Und das habe ich gestern das erste Mal gemacht. Ich habe also dann so einen Cap da runtergezogen, habe das dann, und da braucht man echt Kraft für. Also Seide ist ja nicht umsonst bekannt als ein sehr, sehr reißfester Stoff, sehr, sehr reißfestes Material. Das ist enorm. Also wie hauchfein diese Fäden sind und wie viel Kraft die aushalten. Das war eine interessante Erfahrung. Also das ist auch alles andere als perfekt bisher. Das muss man definitiv üben, aber ich bin froh, dass ich damit mal angefangen habe gestern. Ja, cool. Ich bin mal auf die Bilder gespannt. Ja, auf den Bildern siehst du halt nicht viel. Das ist ein hauchdünner Faden und hin und wieder kommt ein Knubbel. Aber es ist unglaublich weich. Also, wenn man das, also man kann das auch direkt verstricken übrigens. Das machen auch manche, dass du das wirklich nur so vorziehst und dann direkt verstrickst und hast dann so ein unglaublich luftiges, leichtes Gewebe. Okay, das klingt spannend. Ja. Ja, das sind so die Sachen, an denen ich gerade arbeite. Ja, woran arbeite ich? Ich arbeite an The Shift. Das ist ein Kaul, der flach gestrickt wird und hinterher am Rücken, wollte ich sagen, also an der hinteren Ecke sozusagen zusammengenäht wird. So ein bisschen, ja, man strickt es nicht quer, sondern schräg. Also es geht nicht einfach nur quer rum, weil es hat noch ein Dreieck drin sozusagen vorne. Also so wie Deswegen der ist es. Möbius, den du mal gestrickt hast. Ich erinnere, du hattest mal einen, wo vorne Ja. so ein Zipfel dran war. Genau, also das Ding ist irgendwie so schlau konzipiert, weil, warte, ich kann es jetzt gerade nicht hochhalten, weil ich mitten in der Reihe bin. Und das hilft ja auch unseren Zuhörerinnen und Das hilft den Zuhörern nicht. Zuhörern auch nichts, genau, nein. Aber ich verlinke das natürlich in den Shownotes und in den Projekten der anderen sind schon Fotos davon, von der Form vor dem Zusammennähen. Das fand ich ganz hilfreich. Also man fängt quasi dreieckig an und strickt so ja quer, schräg quer, bis man die nötige Mitte hat und dann nimmt man irgendwann wieder Maschen ab und dann hat man halt am Ende zwei gerade Stücke, die man im Rücken zusammennähen kann oder im Nacken vielmehr. Und das ist mit drei Farben vorgesehen. Das ist so eine Art Hebemaschenmuster. Also man hat immer eine Reihe, nein, zwei Reihen, in denen man mit einer Farbe Maschen strickt und Maschen abhebt. Und in der anderen Farbe strickt man immer zwei Reihen komplett durch, beziehungsweise eine strickt man rechts, eine strickt man links und dann hat man halt irgendwie dadurch so ein Hebemaschenmuster. Und ich habe halt, weil es keine drei ganzen Knäule braucht, kann man das auch mit drei Restknäulen machen. Und ich habe zwei relativ große Restknäule. Ein grünliches, ein rotes und dann habe ich dazu in braun-beige Tönen kleinere Reste genommen, die dann zusammen auch genug Masse ergeben und zusammen noch einen Farbverlauf ergeben. Da habe ich das Kormo zum Beispiel mit drin, das habe ich jetzt schon aufgebraucht. Ja, und ich habe tatsächlich bei diesen Rückreihen mit den linken Maschen, habe ich das ausprobiert, was ich mir schon länger vorgenommen hatte. Da habe ich versucht, die linken Maschen für die Rückreihen im Portuguese Knitting Style zu machen, also sprich mit dem Faden nicht über dem linken Zeigefinger, sondern so dass er von oben hinten kommt. Ich habe es erst probiert, mir den Faden um den Nacken zu schlingen. Das ist aber vielleicht auch aufgrund der Temperaturen nicht so richtig gut gegangen, weil es einfach nicht, der Faden ist nicht gut gerutscht. Und dann habe ich so ein bisschen online geguckt, was gibt es noch so für Ideen, ohne mir gleich irgendwas kaufen zu müssen, weil es gibt da ja so Anstecker, so Pins, mit denen man das machen kann. Ach, das muss doch irgendwie auch self-made gehen. Und es sind diese, die Lösung sieht halt so aus, dass man diese Klammern nimmt. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißen. Warte, ich guck mal, ich habe so ein, ich muss mal kurz hier in der Schublade kramen. Fold-back-Klammern, wie heißen die auf Deutsch? Ach, Papierklemmen. diese Plastikteile mit den zwei Metallbügeln, die Genau, man die dann haben zwei so, so Metallbügel, genau, und ja. die kann man in verschiedene Richtungen biegen. Und an einen dieser Metallbügel hängt man eine Büroklammer, die man ein bisschen aufbiegt. Okay. Und das kann man super benutzen, weil man kann sich halt dieses Fold-Back-Ding schön irgendwie. Und jetzt habe ich die Hand aufs Mikro gehauen, und das ist dann leider so. Also man hängt sich diese Fold-Back-Klammer schön an die linke Schulter und hängt dann den Faden einfach durch die halb geöffnete Büroklammer. Und das klappt ziemlich gut und ich stelle fest, das ist sehr entspannend für die linke Hand und linke Maschen gehen damit ziemlich einfach, weil man eigentlich nur noch den linken Daumen so ein ganz bisschen bewegen muss, um das zu machen. Das ist sehr entspannt für linke Maschen und das werde ich, glaube ich, auch nochmal an einem anderen Strickstück testen, wenn ich irgendwie eine Strickjacke mache oder ein Lace-Tuch oder so. Aber hier war das ganz gut, um die Fadenspannung zu testen, weil die Rückreihen halt nicht so lang sind. Ich habe hier gerade, was sagt die Anleitung, 130 Maschen auf der Nadel. Also ne, es ist so langsam immer mehr geworden und das klappt ganz gut. Die Fadenspannung ist okay und ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Technik und werde das jetzt, glaube ich, öfter machen. Da bin ich mal gespannt, das möchte ich mal live sehen. Genau, also es ist super easy und ich habe mir einfach ein, zwei, drei Videos angeguckt online von Leuten, die das machen und es ist wirklich nicht schwierig und ja, mit dieser Klammer klappt es super, also besser als um den Hals. Wahrscheinlich würde es klappen, wenn man irgendwie eine Bluse anhat oder so und es dann über die Bluse laufen lässt, aber also Wolle an Hals im Sommer, wo vielleicht ein bisschen Schweiß im Spiel ist, ist kein guter Plan, das rutscht nicht. Aber es ja, aber es hat trotzdem mir gezeigt, okay, es ist die richtige Richtung und dann habe ich mir eben ein Werkzeug gesucht und damit ging es dann super. Da bin ich ganz glücklich mit. Das ist allerdings gerade auch nichts, was ich im Moment tragen wollen würde, aufgrund der Temperaturen. Aber das macht ja nichts. Und ansonsten habe ich noch an dem Stormy Waters Shawl gestrickt. Das ist so ein Ding mit einem langen Farbverlauf. Das waren so 150 Gramm Fingering Weight. Das ist eine Wolle von der, ich glaube, spanischen Firma Katia. Nennt sich Katia Infinity Shawl. Die Anleitung, die da eigentlich zugehört, fand ich nicht so schön, aber diesen Stormy Waters fand ich ziemlich gelungen und der war sehr mindless, deswegen hatte ich den die letzten Wochen immer dabei, wenn ich ja, mindless was zu stricken brauchte oder ein Mitnahmeprojekt brauchte. Das war ganz gut. Deswegen ist das auch fast fertig. Da fehlt jetzt auch nicht mehr viel, lass das noch so 5 oder 10 Gramm sein von den 150. Deswegen stricke ich da auch gerade nicht dran, einfach weil ich nochmal wiegen müsste, wie viel eigentlich mein Verbrauch pro Reihe ist und dann ausrechnen, wie viel Reihen ich noch stricken kann. Deswegen, ja, das war mir jetzt neben dem Podcast ein bisschen zu kompliziert. Und das dritte, an dem ich stricke, was auch schon relativ weit gediehen ist, ist der Breakfast for Dinner. Oh, sprechen ist schwierig gerade. Ist ein Design von Susanne Sommer, heißt sie, ist eine Österreicherin. Und da habe ich ja auch irgendwie drei verschiedene Garne drin. Das ist so ein Teil, was Patent und Kraus rechts mischt und Farbflächen dazu. Und das finde ich ganz schön. Das mache ich auch in so grün-brauntönen mit einem orangen Farbakzent dazu. Das ist hoffentlich auch in absehbarer Zeit fertig. Jawohl. Das sind so die Dinge, die gerade bei mir in Arbeit sind. Das war ja überschaubar. Ja, also ich habe noch diverse Ideen, was ich noch alles so tun wollen würde, Ach, aber ich naja, wenn es glaube, darum geht. genau, also theoretisch habe ich ja immer noch hier Maschenproben liegen, die weiterverarbeitet werden wollen. So dieses Leinentop und die Strickjacke, die ich im Frühjahr angefangen habe, aber es ist, erwähne ich jetzt mal nur so am Rande. Das ist Ja. immer noch im Stadium der Maschenprobe. Und insofern würde ich das jetzt nicht wirklich als in Arbeit betrachten. Wahrscheinlich nicht, nein. Nein, aber vielleicht, wenn irgendwas von den anderen Dingen fertig ist. Ja, ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, dass ich diesen Pulli fertig gestrickt habe, weil ich habe mir ja auch noch eine andere Brooklyn Tweed Wolle, also warte mal, das hier ist die Loft, glaube ich, und ich habe mir von der Shelter was mitgenommen, wenn ich davon auch einen Pulli stricken möchte. Und das brennt mir jetzt schon seit Wochen, seit Monaten fast unter den Fingern, aber ich will den Pulli halt nicht anfangen, bevor dieser nicht fertig ist. Ach. Kann ich nachvollziehen. Oh, ich glaube, ich brauche eine Zunahmereihe. 2, 4, 6, 7. Ja! Oh, du hast Rechtzeitig es rechtzeitig gemerkt. gemerkt. Super. Nicht schlecht, das ist gut. Ich muss einmal kurz in meine Anleitung gucken, weil ich gerade eine neue Section anfange, aber ich glaube, es geht so weiter wie vorher auch. Aber erzähl Das mal klingt weiter. entspannt. Ja, worüber denn? Also, ich könnte Was über ist das sonst noch erzählen, passiert in deinem Leben? was sonst noch so passiert ist, ja. Ich war in der Nähe von Bordeaux, mal wieder. Also zum einen, weil wir unseren Freund wieder besucht haben und zum anderen zum Festival des betrunkenen Schafes. Le Mouton Ivre, du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Oh je. Also, es war ein winziges kleines Dorf und die hatten, wie das dann so üblich ist, einfach den Dorfkern abgesperrt und dann so ein paar Stände aufgebaut. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal, ich meine, letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Das war ja nur das erste Jahr, dass die dieses Fest gemacht haben. Also es war relativ klein, es gab so ein paar Stände, die üblichen Verdächtigen aus der Region und auch die Hand, nee, die ist, doch färben tut sie auch. Sie macht Beds, also Spinnvorbereitung sozusagen. So war ich überhaupt auf das Fest ja aufmerksam geworden. Ich hatte die damals in der Bretagne entdeckt und also von der kommt nämlich das rosa Bett, das ich gesponnen habe, das ich vorhin Ja, erwähnt habe. so schließt sich der So, so Kreis. schließt sich der Kreis, genau. Und da hatte ich einfach mal bei ihr auf der Seite geguckt, wo sie denn in nächster Zeit unterwegs ist und war so auf das betrunkene Schaf gestoßen. Und sie war auch da, allerdings, bis ich dann an ihrem Stand war, weil wir haben uns Zeit gelassen, da waren die schönsten Sachen auch schon weg. Das Schade. heißt, ich habe überhaupt nichts gekauft, überhaupt nichts mitgenommen, aber es war sehr schön, also es gab eine reiche Auswahl, also es gab natürlich auch so Industriegeschichten, ne? Aber es war sowohl Rohwolle da, als auch Spinnzubehör, Strickzubehör, es war sogar jemand da mit Spinnrädern. Es war in dem Ort selbst, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie das auf Französisch nochmal hieß, der Beruf. Ich glaube, Court Pointurier. Das ist sozusagen ein Polsterer, der historische Möbel aufarbeitet. Das war beeindruckend. Die hatten da also zum Teil auch Möbel aus dem Schloss in Versailles, also dem richtigen Schloss, die sie gerade zur Aufarbeitung da hatten. Da wird dann wirklich, also der Stuhl steht dann nackt da, es ist nur noch das Holzgerüst da. Und du siehst dann auch, wie unglaublich viele Löcher diese Latten haben, weil das schon so häufig gewechselt wurde, das Polster. Und dann werden da eben neue Federn reingesetzt, das wird dann alles verschnürt, dann kommt diese Füllung rein und das war beeindruckend. Also er war da mit einer Mitarbeiterin und die haben halt auch wirklich alles im Detail erklärt, was sie machen. Und du hast ihm richtig angesehen, dass der dafür lebt. Also der hat so einen Glanz in den Augen dabei gehabt, das war unglaublich. Schön. Also der war natürlich auch gezeichnet von seinem Job, ne? Lass den Ende 50 gewesen sein. Die Hände waren also zum einen riesig und auch schwielig und trocken natürlich, weil das wirklich eine harte Arbeit ist für die Hände. Und auch so ein bisschen, also er war schon kräftig vom Oberkörper, aber trotzdem immer so ein bisschen nach vorne gebeugt, weil der natürlich auch immer von übergebeugt arbeitet, ne? Der Na hat sein klar. Werkstück immer vor sich. Ja, aber das war, da waren wir relativ lange in dem Laden, bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so, und er hat alles erklärt. Und er hatte auch überall Fotos an der Wand, weißt du, wo er dann mal mit voller Montur, mit Verkleidung unterwegs war, hat alles Werkzeug erklärt und das war Schön, hochinteressant. das klingt super. Was beim betrunkenen Schaf leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, war der Trinkfaktor. Also es gab zwar Es gab zwar viele Stände rund um Wolle und Schaf, aber nur zwei Stände mit Wein, was ich relativ wenig fand, wenn Ja, man in der bedenkt. Tat hätte ich jetzt mehr erwartet. Ja, vor allen Dingen, wir waren eine Viertelstunde von Saint-Emilion entfernt, was ja nun Ja, eines der relativ, Weinbaugebiete ist. ja, ist eigentlich schon bekannt. Das war ein bisschen schade. Aber wir haben uns trotzdem einen sehr netten Nachmittag gemacht und haben dann auch noch lecker essen abends. Und ja, also ich muss sagen, ich mag gerade solche kleinen Feste gerne. Weißt du, wenn du da mal ein bisschen draußen bist, wir sind dann noch ein bisschen da rumgelaufen, auch außerhalb des Dorfes, einfach, das sah man gar nicht, als man im Dorf drin war, aber direkt hinter der Hauptstraße, also die Häuser, die sozusagen an dieser Hauptstraße standen und am Markt, hinter diesen Häusern war ein unglaublich steiler Abhang, weil dieses Dorf wohl direkt an einem Tal liegt. Aber du siehst das gar nicht, weil du von der anderen Seite rankommst. Ja. Und wir sind dann zu Fuß einfach so ein bisschen rausgelaufen und es war wunderschön. Also ich verstehe immer mehr, also ich verstehe das ja auch schon länger, warum die Franzosen im Urlaub gar nicht so weit wegfahren. Das ist gar nicht nötig. Ja. Ja. Nein, die haben es schon sehr schön. Ja, es ist schon ein schönes Land, muss man Ja, sagen. ganz eindeutig. Ja, das waren unsere Reisen soweit. Dann habe ich mal wieder Pesto gemacht, weil es ja jetzt endlich auch warm hier ist. Und ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ich habe vergessen, Pinienkerne zu kaufen. Hatte dann natürlich auch schon alles angerichtet, also mit dem Knoblauch und dem Salz angefangen, den Basilikum gehackt, den Käse gerieben, weil ich den ja lieber mag, wenn der ein bisschen gröber ist. Und stand dann da so und dachte, irgendwas fehlt noch. Und dann fiel es mir ein, die Pinienkerne. Und ich hatte Oh natürlich keine nein. da. Was ich dann stattdessen gemacht habe, und ich muss sagen, das schmeckt auch sehr lecker, ist eben etwas anders, aber trotzdem sehr lecker. Ich hatte noch, ich glaube, von Weihnachten übrig, eine Handvoll Walnüsse und Haselnüsse. Ja, geht auch, klar. Ging super. Ich habe die dann auch ein bisschen angeröstet und gerade die, also die Haselnüsse geben dem Ganzen so ein bisschen Süße, habe ich festgestellt. Und die Schön. Walnüsse schmeckt man wirklich auch raus. Also dieser klassische Walnussgeschmack, wenn man die da ein bisschen angeröstet hat, das ist echt lecker. Also, da kann man auch viel improvisieren. Schön. Ja klar, also ich bin ja in der Küche eh sehr fürs Improvisieren. Ja. Und dann habe ich, also totally unrelated sozusagen heute mein, was sonst so passiert, auch noch wieder einen Podcast-Tipp. Und zwar. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal war. Hatte ich da auch einen Podcast empfohlen? Ich weiß es gerade nicht. Der mit dem Bolero? Doch, ich War das glaube, letztes Mal? letztes Mal oder vorletztes Mal schon. Auf jeden Ja. Fall hast du den schon. Ja, ich erinnere mich, dass du ihn empfohlen hast, aber Ich würde eher sagen, es ist länger her. Na gut, jedenfalls aus der gleichen Podcast-Schmiede wieder. Ich muss sagen, die machen im Moment echt gute Sendungen. Die haben im Moment ein Special rund um das Thema Fortpflanzung im weitesten Sinne. Klingt jetzt erstmal schräg, ist aber hochgradig spannend. Und zwar gab es eine Folge, da geht es darum, wie rein biologisch Embryos zu Männlein oder Weiblein werden. Und das haben die total spannend und auch unterhaltsam erklärt. Also natürlich wissen wir alle X- und Y-Chromosomen, bla bla bla, aber wie rein biologisch, weil der Embryo ja in beiden Fällen am Anfang gleich aussieht, wie sich das entwickelt und wie man eben, wie das umschlägt in das eine oder das andere. Das ist die erste Folge. Und die zweite, da geht es dann darum, dass ich habe gerade die Befürchtung gehabt, dass mein Rechner sich abgeschaltet hat, hat er aber nicht. In der zweiten Folge geht es dann darum, dass wir ja alle denken, okay, XY-Chromosom oder XX-Chromosom, das heißt, man wird entweder Frau oder man wird Mann und man bleibt das dann ein Leben lang. Aber das ist alles gar nicht so einfach. Es ist gar nicht dieses XX oder XY-Chromosom, das uns unbedingt zu Mann oder Frau macht. Und noch spannender, man hat das bisher nur in Mäusen getestet, meine ich mich zu erinnern. Aber das Geschlecht lässt sich auch im erwachsenen Tier noch umkehren. Okay. Also natürlich jetzt nicht so, dass plötzlich die Brüste verschwinden, wenn man Frau ist und dann Mann wird und so weiter, aber die Fortpflanzungsorgane bilden sich um. Das ist ja krass. Genau, also Bisschen spooky, aber auch. ja, also hochgradig spannend. Ich habe da echt davor gesessen. Ich habe die zweimal gehört. Ich habe beide Folgen zweimal gehört und das mache ich eigentlich nie, ja. Aber da waren so viele Details drin. Das war so spannend erzählt. Also gerade die zweite Folge, da geht's dann auch wirklich ein bisschen ans Eingemachte mit irgendwelchen Gensequenzen und so. Das ist dann auch, da muss man schon genau zuhören. Deswegen habe ich das auch zweimal gehört. Aber das war so spannend. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen, der Amerikaner ist, vor kurzem, ja, kurz nachdem ich die gehört habe, sind wir durch Zufall darauf gekommen und der sagte, dass es in Amerika, also das hat dann eher Bezug auf die erste Folge, dass es in Amerika wohl inzwischen erlaubt ist, dass die Frau, wenn sie schwanger ist, das Geschlecht des Kindes bestimmen kann. Also nicht bestimmen im Sinne von identifizieren, sondern auswählen kann. Dass das rechtlich erlaubt ist. Ja, schön. Und ich hätte natürlich gar nicht gedacht, dass das geht, bis ich die erste Folge gehört habe, ne? Also, weil für mich ist das so, also da findet halt irgendwas statt, es befruchtet und dann ist es festgelegt. Das war Da mein hat Verständnis ein bisher. Zufall eine Rolle und dann ist gut. Genau. Das war bisher mein Verständnis. Aber das ist ja eigentlich falsch. Ja, schön. Ich glaube, da kann man dann sehr schön abdriften in die Diskussion, ob man alles machen muss, was möglich ist. Ja. Also das, ja, schön. Dann sind wir auch nicht mehr sehr weit davon entfernt, überlegen, nein, lass uns das Thema nicht vertiefen. Nein, um den Aspekt ging es mir natürlich auch gar nicht. Nein, aber es ist tatsächlich, Ja, das klar. öffnet ja Tür und Tor für alle anderen Dinge, über die man eigentlich nicht so nachdenken möchte. Ja, bei künstlicher Befruchtung werden, glaube ich, eh schon manche Sachen angeboten zur Auswahl, oder? Ich weiß nicht, ich habe mich damit nie sehr intensiv beschäftigt, aber ich Ja. glaube tatsächlich, dass es Möglichkeiten gibt, ja. Ja, also es ging mir auch nicht um diesen Aspekt des Aussuchen können, sondern für mich war einfach unglaublich spannend und intensiv erzählt, wie es überhaupt biologisch dazu kommt, was da Ja. abläuft. Ja, Ja, das das kann ich wäre mir also diesmal mein vorstellen. Podcast-Tipp Ja, für alle, die es interessiert. ich habe nicht so viel gehört, weil ich so viel Fahrrad fahre im Moment und ich auf dem Fahrrad tatsächlich keine Kopfhörer trage, weil ich das für zu gefährlich erachte im Straßenverkehr. Darf jeder entscheiden, wie er möchte, aber ich tue das nicht. Mein Leben ist mir dafür zu schade, um irgendwas nicht zu hören, weil ich Stöpsel in den Ohren habe. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hinterher mit Hören. Aber ja, ein sehr spannendes hatte ich gehört, da im Frickel. Talk, glaube ich, hatte der letzte Gast, das war die Cinnamon Pearl, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, einen Podcast empfohlen, Eine Stunde History vom Deutschlandfunk Nova. Und da hatte ich eine Folge gehört über die Luftbrücke in Berlin und die fand ich extrem gut gemacht. Da waren, oh, ich glaube, sorry, ich habe die Nadel auch noch mal gerade vors Mikrofon gedeppert. Heute sind wir nicht so freundlich zu unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr gut erzählt, mit verschiedenen Sprechern dazu, verschiedenen Experten, die befragt wurden. Ich glaube, Zeitzeugen, also Leute, die da als Kinder bei waren, hatten sie nicht, aber könnte auch sein. Aber auf jeden Fall wurden halt sehr verschiedene Aspekte beleuchtet. Und das fand ich sehr spannend, dass eben nicht einer nur so berichtet, sondern eben wirklich zu sagen, aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und wurden eben verschiedene Punkte da erklärt und wie das zustande gekommen war. Und das fand ich sehr, sehr gut aufbereitet auch und sehr informativ. Also das Daumen hoch. Gestern Abend habe ich dann die zweite Folge aus dieser Serie gehört. Die hat mich nur halb begeistert, weil leider ein Sprecher dabei war, der fürchterlich untauglich fürs Radio war. Der mag sehr viel Fachwissen gehabt haben, aber der klang, als hätte er so ein, es war irgendein Wissenschaftler und es klang, als hätte er einfach aus seinem Buch vorgelesen. Und das war halt jetzt fürs nur Hören nicht so angenehm. Aber also es war die Folge über Nelson Mandela. Ich habe sie auch noch nicht fertig gehört. Aber das war so zum Teil sehr spannend und zum Teil einfach zu viel Input in zu kompliziert formulierten Sätzen. Aber die Das ist anderen immer Sprecher, schade. ja, die anderen Sprecher waren super. Der hatte auch echt viel Input und es war auch spannend, was der gesagt hat. Aber das war, wenn du es in Ruhe lesen kannst, wäre das, glaube ich, gut gewesen. Aber das Ding nur zu hören und vor allem, während du im Auto unterwegs bist, zu hören, das war einfach zu viel. Also das war irgendwie, da haben wir dann vorgespult im Auto gestern Abend. Das war nicht so hilfreich. Das war mehr so, oh, wenn wir dem weiter zuhören, schlafen wir ein. Das ist so Mitternacht dann nicht so gut auf der Autobahn. Das stimmt. Nein, aber das war ganz cool so. Die andere Folge fand ich sehr spannend. Genau. Hast du noch mehr zu berichten? Nee, das war's auch schon. Das war's auch schon. Aber du Oh, hast doch jetzt muss ich. gesagt, du hast so viel zu Ja, ich erzählen. habe so viel zu. Ja, nein, dann. Wir sind ja erst bei einer Stunde. Wir sind erst bei einer Stunde. Ja, ich kann jetzt, glaube ich, auch noch eine ganze Stunde füllen. Ich gucke mal, wie ich das zusammenfasse. Ich lasse mal alles raus, was nicht so spannend ist oder was ich nur, oder vielleicht fasse ich es nur kurz zusammen. Also, meine letzten Wochen waren recht ereignisreich, da ich auch 2 Wochen Urlaub hatte, in denen ich viele, viele verschiedene Dinge gemacht habe. Die erzähle ich jetzt mal nicht alle, sonst wären wir nie fertig und sitzen wir heute Abend noch hier. Ich habe aber unter anderem einen Wochenendtrip gemacht an die Ostsee in die Nähe von Wismar. Da war ich mit 2 befreundeten Kolleginnen, mit denen ich gelegentlich fotografieren gehe. Und wir haben gesagt, wir müssen mal testen, ob wir nicht nur einen Nachmittag, sondern vielleicht auch ein ganzes Wochenende Spaß miteinander haben, ohne uns auf den Keks zu gehen. Und haben das gemacht und haben uns den Freitag alle 3 freigenommen und sind dann freitags morgens losgefahren und haben ein schönes Wochenende verbracht. Es war tolles Wetter und ja, haben super nette Fotos gemacht. Was wir so ein bisschen nicht bedacht haben, ist, dass es vielleicht nicht so schlau ist, mit Fotoequipment am Strand aufzuschlagen, wenn die anderen da zum Baden sind, dass man dann Besonders unter. wenn das ein ostdeutscher FKK-Strand ist. Es war kein FKK-Strand, aber es war halt, naja, wenn du dich da hinstellst und willst die Steilküste fotografieren und willst nicht permanent irgendwie Leute auf dem Bild haben, die in Badekleidung oder beim Umziehen oder sonst irgendwie sind in unvorteilhaften Posen. Das war so ein bisschen schwierig. Aber an den anderen Stellen, wo wir fotografieren, waren wir nicht am Strand, waren das war deutlich besser. Ja, das haben wir nicht so richtig bedacht vorher. Aber egal, wir hatten viel Spaß, ein tolles Wochenende. Und ja, das war ganz schön. Vielleicht schaffe ich es auch noch, da einen Blogpost zuzumachen, ein paar Fotos zu posten. Aber da bin ich noch nicht so richtig fertig geworden in der Nachbereitung. Genau. Ansonsten in der 2. Woche von der Urlaubswoche war ich mit meinem Mann unterwegs und wir haben die erste mehrtägige Fahrradtour gemeinsam gemacht. Er hatte das irgendwie in seiner Jugend schon mal gemacht. Ich hatte tatsächlich noch nie mehr als Tagestouren gemacht mit dem Fahrrad. Und wir wollten das mal ausprobieren und haben aber gesagt, also ich war so ein bisschen skeptisch und habe gesagt, naja, also mehrere Tage wandern kann ich, weiß ich, macht mir Spaß, aber macht mir mehrere Tage Radfahren Spaß? Halte ich das konditionell durch? Hält mein Hintern das durch? macht das Fahrrad das mit oder bricht das Fahrrad irgendwann zusammen? Keine Ahnung. Und ist das Wetter okay? Und dann habe ich gesagt, also ich möchte das nicht irgendwo machen, wo ich mit der Bahn, wer weiß, wohin fahre und dann irgendwie so eine 7-Tagestour habe und dann, wenn ich zwischendrin abbrechen möchte, aber nicht zurückkomme, weil das Fahrradticket für den Fernverkehrszug erst fürs Wochenende gilt oder so, das ist mir alles zu doof. Und dann haben wir überlegt, wir haben den Elbe-Radweg ja quasi vor der Tür. Und was machen wir? Wir fahren mit dem Regionalzug nach Cuxhaven. Das sind knapp 2 Stunden und radeln von da nach Hause in 3 Tagen. So 160 Kilometer. Das kann man ganz gut auf 3 Tage verteilen. Und Cuxhaven, Hamburg hat man eben auch Rückenwind, was ganz angenehm ist. Und so haben wir uns da an die Planung gemacht und haben dann relativ spontan in den Tagen davor entschieden, dass wir nicht erst montags morgens nach Cuxhaven fahren und dann losradeln, sondern sonntags abends ist schon oder sonntags nachmittags schon, um die Chance zu haben, sonntags schon Abendessen noch am Meer mitzunehmen. Das ist dann leider ausgefallen, weil unsere Unterkunft, Cuxhaven ist recht lang gestreckt, so 7, 8 Kilometer vom Meer entfernt war und es einfach eiskalt war an dem Sonntag. Und wir gesagt haben, nein, also mit Wind und richtig massivem Gegenwind und Temperaturen von 13 Grad müssen wir nicht zum Abendessen radeln, 7, 8 Kilometer, sondern haben dann einfach ein Restaurant genommen, was deutlich näher lag und ja, hatten keinen Meerblick, aber egal. Schön war es trotzdem. Und dann sind wir am nächsten Morgen ans Meer gefahren. Da war es immer noch frisch, aber wir haben dann noch ein obligatorisches Foto am Strand gemacht, mit Strandkörben und Tanker im Hintergrund oder Containerschiff und sind dann tatsächlich am Startpunkt der Kugelbarke in Cuxhaven sind wir losgefahren und waren ganz schön froh, dass wir uns für diese Fahrtrichtung entschieden haben, weil der Rückenwind für uns ganz angenehm war. Und wir im Gegenverkehr tatsächlich auf große Entfernung, sobald man ausmachen konnte, dass es ein Fahrradfahrer ist, der einem entgegenkommt, konnte man auch schon sehen, ob es jemand war, der ein E-Bike hatte oder ob er kein E-Bike hatte. Die Körperhaltung war einfach so drastisch unterschiedlich, das war unglaublich. Also insofern, wir waren sehr froh, in die richtige Richtung zu fahren. Der erste Tag war noch ein bisschen frisch und wir hatten dann tatsächlich auch nachmittags einen ziemlichen Hänger und hatten beide keinen Bock mehr und waren müde und K.O. und so, weil wir einfach lange nicht so viel am Stück geradelt waren. Und das war so, dass wir dachten so, pff, jetzt reicht's aber auch. Es war nur noch so 2, 3 Kilometer bis zur Unterkunft, aber es war echt so, dass wir dachten, können wir uns da jetzt bitte hinbeamen? Wir haben keinen Bock mehr. Und dann hat uns die Unterkunft aber tatsächlich komplett entschädigt. Das war ein altes Gutshaus, was aber quasi wie ein kleines Schlösschen aussah. Sehr nette Unterkunft. Die haben halt ihren Gutshof umgewandelt in zum einen so einen Bio-Bauernhof mit einem Café auf dem Grundstück, was an den Wochenenden auf hat und aber auch ja, so einem kleinen Bed and Breakfast mit, weiß nicht, 6 Zimmern oder so. Total liebevoll eingerichtet und ja, schönes altes Haus, schöne alte Möbel drin. Also es war total toll. Für die Gäste gab es eine kleine Küche, wo man sich auch selber hätte was kochen können. Und wir hatten halt vorher auch gesagt, oh, wir haben keinen Bock noch irgendwie abends wegzufahren. Wir hatten uns noch in so einem Dorfkiosk ein bisschen Picknick für abends mitgenommen und konnten dann damit in der Küche sitzen und uns das zusammenstöpseln. Das war echt schön und das tat dann auch gut, einfach nichts zu tun an dem Abend, außer faul im Bett zu sitzen. Und wir sind zum Glück trocken geblieben. Es hat erst angefangen, so ein bisschen zu regnen, als wir schon dort waren. Wir mussten halt die Räder noch einmal ums Haus in den Fahrradschuppen bringen. Dabei sind wir nass geworden, aber das war vertretbar. Und die nächsten beiden Tage waren dann wunderschönes Fahrradwetter, so 24 Grad, Sonnenschein, ein paar Schäfchenwölkchen, wunderschöne Landschaft am Deich, sehr abwechslungsreich. Also das war ja so, wie man sich das vorstellt. Und dann sind wir in Kranz auf die Fähre nach Blankenese rüber. Und da habe ich dir, glaube ich, auch ein Foto geschickt von der Fähre. Ja. Und genau, und dann hat da eine Freundin auf uns gewartet, die gerade ein bisschen flexibel in ihrer Zeit ist. Und die hat gemeint, oh, ich hole euch an der Fähre ab. Und dann saß die da schon am Anleger. Und dann sind wir zusammen mit dem Fahrrad von Blankenese Richtung Innenstadt geradelt, haben mit ihr noch ein Eis gegessen. Und dann ist sie nach Hause, weil sie dann Richtung Altona schon wohnt. Und dann sind wir noch die letzten Kilometer durch die Innenstadt gegondelt nach Hause. Das war ganz cool. Das einzige Problem war, es war der Nachmittag, wo dieses Deutschlandspiel war, wo Deutschland ausgeschieden ist. Und das war natürlich vorher nicht abzusehen. Aber alle Leute waren völlig hektisch, weil wir in der letzten Dreiviertelstunde vor Spielbeginn auf dem Weg nach Hause waren. Und es war so eine Katastrophe durch die Innenstadt mit den Fahrrädern, weil alle Leute hektisch waren, alle wollten zum Fußball gucken, irgendwo hin und zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Und Dabei hat also, es sich ja gar nicht gelohnt. ja, das war ja da noch nicht so abzusehen, aber es war wirklich, ich war so entnervt, als ich zu Hause ankam, weil wirklich es überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dieses letzte Stück Fahrrad zu fahren, weil man permanent gucken musste, dass einem niemand ins Fahrrad läuft oder fährt oder man niemanden umfährt, weil alle mit was anderem beschäftigt waren, außer darauf zu achten, wohin und wie sie sich bewegen. Also es war echt gruselig. Genau, aber sonst total tolle Tour. Aber unser Fazit ist tatsächlich, also mehr als 3 Tage muss nicht sein mit dem Fahrrad. Aber so in 3 Tagesetappen kann man durchaus Fahrradtouren planen, haben wir jetzt festgestellt. Aber länger wollen Also wir nicht. mal für ein längeres Wochenende Genau, oder so ein so. Wochenende plus einen Tag oder so, aber so eine ganze Woche haben wir gesagt, nee, muss nicht sein. Weil einfach auch wir gemerkt haben, dieses zwischendurch war so ein Stück, wo man dann, also das letzte Stück bis zur Fähre, führt der Weg leider nicht auf der anderen Seite vom Deich zwischen Elbe und Deich entlang, sondern tatsächlich neben der Bundesstraße, die da durchs alte Land fährt. Und die ist ja schon recht gut befahren, auch unter der Woche tagsüber. Und der Fahrradweg da, also das macht zum einen keinen Spaß und zum anderen ist der Fahrradweg daneben jetzt nicht im allerbesten Zustand. Also Schlaglöcher, Baumwurzeln und was man so braucht oder auch nicht. Und da haben wir halt gemerkt, wie krass abhängig man fürs Wohlbefinden auf dem Fahrrad man doch vom Untergrund ist. Was beim Wandern halt nicht ganz so schlimm ist. Also ja, den ganzen Tag auf Asphalt macht keinen Spaß, aber ob da nun ein Schlagloch mehr oder weniger ist, stört mich beim Wandern eigentlich gar nicht. Und das war halt so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, so, pff, das macht keinen Spaß mehr, weil irgendwann tut dir allein von diesen Schlaglöchern und Wurzeln irgendwann alles weh und du möchtest einfach nur noch gerade fahren. Und das war dann so der Punkt, wo wir sagen, ach nö, brauchen wir jetzt nicht so regelmäßig. Also wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen weiterfahren und auch den Elbe-Radweg versuchen, irgendwie in weiten Teilen abzuradeln, aber nicht in großen Stücken, sondern in sehr kleinen Etappen, haben wir jetzt gesagt. Mal sehen. Genau, was habe ich noch Spannendes gemacht? Ich muss einmal berichten, wie toll ich Ravelry finde und die Strick-Community. Ich habe ja, als ich mit Schlumpfine auf den Shetlands war, letztes Jahr haben wir ja eine Amerikanerin kennengelernt. Und bei der Eröffnungsgala sind wir nebeneinander gesessen und hatten uns vorher quasi im Supermarkt getroffen und die hatten uns nach dem Weg gefragt und wir so, ja klar, wir wissen den Weg und dann haben wir zusammen den Abend da verbracht bei der Eröffnungsgala und dann sagte sie eine schon, ja, sie kommt im Frühjahr nach Hamburg und trifft da eine Bekannte und hat selber auch mal in Deutschland, nach Hamburg, kommt nach Berlin, kommt nach Deutschland und könnte sich auch durchaus einen Tagestrip nach Hamburg vorstellen und ja, das haben wir dann tatsächlich gemacht im Juni. Sie war mit einer anderen Freundin in Berlin und dann sind die für einen Tag nach Hamburg gekommen und wir haben den Tag zusammen verbracht. Und ich meine, nicht, dass ich sie wirklich kannte. Wir haben einen Abend zusammen verbracht auf dieser Eröffnungsgala, zwischendurch ein paar Nachrichten über Ravelry geschickt, aber das ist schon alles, was ich von der Frau kannte. Und dann haben wir einfach einen total tollen Tag in Hamburg verbracht. Und Diana konnte leider nicht, da ging es nicht so gut an dem Tag, deswegen konnte sie nicht mitkommen. Aber sonst wäre sie auch dabei gewesen und es war super nett. Und ja, das geht halt in der Strick-Community. Man kennt die Leute nicht und Ja. kann trotzdem irgendwie den Tag zusammen miteinander verbringen. Und das war sehr schön. Und ja, in die gleiche Richtung geht dann, das haben wir ja ein bisschen publik gemacht, auch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, die Tour nach Berlin, wo wir da ja in dieser Wollausstellung waren und die in einem Museum für europäische Kulturen heißt es, das ist in Dahlem. Die haben über ein Jahr eine Ausstellung, die sich 100% Wolle nennt. Und da hatte ich halt vorgeschlagen, ob wir da nicht hinfahren und uns mit ein paar Leuten treffen. Und dann haben wir uns auf einen Termin geeinigt. Das war der 1.7., also vor 2 Wochen. Und Schlumpfine und ich, Diana und ich sind mit der Bahn hingefahren, morgens früh und abends zurück. Und noch dazu war Schlendrine da aus Frankfurt. Heike ist angereist aus Kassel und Lena ist auch angereist aus dem Ruhrgebiet und von den Berlinern war Ziska dabei, Distelfliege und Eidechse. Da komme ich gerade, muss ich gestehen, nicht mehr auf den Namen, aber egal. Wir waren auf jeden Fall zu siebt, es war sehr lustig und es hatte ja vorher in dem Thread auch schon jemand geschrieben, der in der Ausstellung schon war, ja, die ist ein bisschen klein und lohnt sich nicht, so, als ob man dafür nach Berlin fahren müsste. ja, wir haben uns schon gedacht, dass die Ausstellung an sich jetzt nicht das Ding ist, wofür man nach Berlin fahren muss. Aber wir haben ja auch den Tag noch als Stricktreff quasi drumherum gebastelt und waren dann aber tatsächlich ganz angetan von der Ausstellung. Die ist ja überschaubar, es sind zwei Räume, aber die sind total liebevoll gestaltet und wir hatten das Glück, dass es eben Sonntag war und es gab noch ein paar andere Veranstaltungen. Das Wetter war schön und so war es recht leer im Museum. Es waren eigentlich auch keine Familien mit Kindern da. Und weil sonst wäre es da wahrscheinlich anstrengend geworden. Aber die Museumspädagogin hatte Zeit und die hat uns einfach 20 Minuten schon mal durch die Ausstellung geführt, hat uns zur Entstehung der Ausstellung was erzählt, zum Museum als solches. Und das war halt super spannend. Und dann haben wir uns auf die Mitmachteile der Ausstellung gestürzt und man konnte weben, spinnen, Nadel binden, stricken und wir haben halt alle irgendwie vor uns hingewerkelt und da gemeinsam gesessen und waren eine Attraktion für die anderen Besucher der Ausstellung, die das zum Teil alle nicht so konnten, die uns dann auch neugierig über die Schultern geschaut haben und so. Es war, also irgendwie fand ich das total schön. Dann haben wir den Rest vom Tag in der Gastronomie rund um das Museum verbracht und einfach nett zusammengesessen und gestrickt, bis wir dann alle abends wieder aufbrechen mussten. Also es war ein total schöner Tag und auch da, man verabredet sich, weil man sich übers Stricken kennt und wir waren, glaube ich, echt eine sehr, also von den Persönlichkeiten und Lebenswelten her, eine echt sehr bunter Haufen. Und trotzdem, wir haben den Tag zusammen verbracht, haben uns super unterhalten und ich glaube, wir wären uns im Alltag, würden wir uns wahrscheinlich nie begegnen oder wenn wir uns begegnen, würden wir uns nicht wahrnehmen oder nicht miteinander ins Gespräch kommen. Und das fand ich total toll, was da eben auch möglich ist durch sowas. Und ja, es war echt toll. Also gerne wieder. Und das Schöne halt bei so einem Treffen, anders als bei einem großen Wollfest, ist, du bist da zu siebt und du kannst dich auch mit der Gruppe, mit der du da bist, unterhalten. Bei einem Wollfest ist es laut, du musst sehen, dass du überhaupt einen Sitzplatz kriegst und dann rennt wieder jemand los, was einzukaufen oder jemand anders noch zu treffen. Und dass du wirklich mal 3 Stunden am Stück im Café sitzt mit den gleichen Leuten, passiert bei sowas eher selten. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, mal gucken, was sich als nächste Gelegenheit bietet, wo wir nochmal sowas anpeilen können. Von mir aus sehr gerne, macht Vorschläge. Mal sehen. Ich werde ja auch, wenn ich irgendwo bin, wo ich sage, okay, da könnte es sich anbieten, dass man sich trifft, werde ich das auf jeden Fall auch immer irgendwie versuchen zu posten und zu sagen, hier ist da jemand, der Bock hat, da hinzukommen oder ist sowieso in der Nähe ist, dass man sich treffen könnte oder so. Weil ich finde einfach, das macht es auch aus und es macht auch den Reiz unserer Gruppe aus, eben dieses gute Miteinander. Und das schätze ich sehr. Genau. Also ich würde das auch gerne häufiger machen, nur spielt Ja, sich du das bei mir leider bist außerhalb von tatsächlich zu Deutschland weit ab. weg. Ja. Wie soll ich sagen, Julia? Du bist zu weit weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab schon anderthalb reingeribbelt, aber ich glaube, ich muss noch weiter ribbeln. Irgendwo bin ich durcheinander geraten. Eine abheben, eine stricken klappt immer nicht bei mir. Das weiß ich ja schon von dem anderen Projekt. Wenn ich nicht genau hingucke und irgendwo muss ich zwei abgehoben haben oder so. Irgendwie stimmt das nicht. Ah, apropos, stimmt nicht. Sind wir hier gerade Zwei, vier, beide in fünf. der Fehlerwelt? Nee, warte nochmal. Zwei, vier, sechs. Ich habe aber nur eine halbe Nadel zu weit gestrickt. Ich muss nochmal wieder eine Zunahme Ja, machen. das geht ja gerade noch so. Ach so, und gestern haben wir noch was Schönes gemacht, weil wir ein Auto zur Verfügung hatten, um eben zu dieser Sommerparty zu fahren, weil die öffentlich nicht so top zu erreichen ist. Wie gesagt, nehmen wir uns einen Mietwagen und fahren dahin. Und da wir schon einen Mietwagen hatten, habe ich gesagt, möchte ich unbedingt mal in den Wildpark Schwarze Berge. Ich weiß nicht, ob du da zu deiner Hamburger Zeit mal warst. Nein. Der ist Doch. neben dem Museum am Kiekeberg, wo ich es auch noch nicht hingeschafft habe. Das ist Genau, ich ein war nämlich im Museum am Freilichtmuseum. Kiekeberg. Genau, das ist ja für alle, die es nicht kennen, ist ein Freilichtmuseum, wo es auch viel um alte Handwerkstechnik geht, wenn mich nicht Genau. alles täuscht. Da muss ich bei Gelegenheit auch noch mal hin. Gestern hat die Zeit nicht für beides gereicht. Und dieser Wildpark Schwarze Berge, der ist eine ganz tolle Anlage, hat einen riesen Parkplatz. Also ich meine, ja, man kommt halt auch eigentlich nur mit dem Auto hin. Also theoretisch gibt es einen Bus, aber praktisch ist der keine Option. Weshalb ich noch nicht da war ohne Auto. Aber total tolle Anlage. Es gibt jede Menge Tiere. Wir haben Und also ich wollte vor allem dahin, weil es einen sogenannten Elbblickturm gibt. Der ist 45 Meter hoch, steht quasi mitten im Wald, aber man sieht die Elbe, man sieht die Innenstadt, wenn man da oben ist, und bis auf die Elfi. Und also es ist total nett, die Aussicht, und da wollte ich unbedingt hin. Und nachdem wir schon da waren, haben wir gesagt, gut, wir müssen auch ein bisschen die Tiere angucken. Und haben uns dann eigentlich nur einen Schwerpunkt gesetzt, nämlich wir wollen die schottischen Hochlandrinder sehen. Die waren echt knuffig, und die haben ja auch so langes, zottiges Fell, und das eine sah aus wie so ein verfilztes Schaf in Rottönen. Ich weiß nicht, was das mit seinem Fell gemacht hat, aber das war völlig verfilzt. Aber sehr knuffige Viecher. Und dann, ja, also klar, Samstagnachmittag in den Schulferien, es war natürlich voll von Familien mit Kindern, was jetzt wir ein bisschen anstrengend fanden, weil wir einfach nur schnell durch wollten. Und dann haben wir halt, ja, und auch eh nur auf der Durchreise quasi da waren, deswegen haben wir jetzt nicht so ausgiebiges Betrachten aller Tiere gemacht. Aber es war ein schön angelegter Park. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr in der Nähe seid und noch ein Ausflugsziel dieser Richtung sucht, sehr schön. Und ja, eine Reise wert. Und wenn ihr Zeit habt, nebendran ins Freilichtmuseum zu gehen, das muss auch total toll sein. Das Das kann ich muss, sehr empfehlen. genau, das muss ich nochmal nachholen. Und es gibt tatsächlich auch Kombi-Tickets für beide Attraktionen sozusagen, dass man ein Kombi-Ticket hat, wo dann die Eintrittspreise irgendwie gekoppelt sind. Das scheint mir auch ganz sinnvoll, wenn man da irgendwie sowieso in der Gegend ist, dass man das irgendwie miteinander verbindet. Ja, große Empfehlung meinerseits. Aber ich glaube, das war es auch tatsächlich. Ich habe noch so ein paar Sachen, über die kann ich noch nicht reden, weil ich an einem Wichtelpaket arbeite und ich noch nicht genau weiß, was da reinkommt. Also ich habe in der Küche experimentiert und Rosmarin war im Spiel, aber ich glaube, mehr kann ich noch nicht verraten. Sonst, ich weiß nämlich nicht, ob mein Wichtelkind zuhört. Das ist in der Tauschrauschgruppe auf Ravelry. Da organisiere ich gerade eine kleine Wichtelei zum Thema Picknick. Das heißt, man wichtelt, was zu essen, was zu trinken, was zu spielen und was auf gar keinen Fall für ein Picknick fehlen darf. Und ja, das muss dann in 2, 3 Wochen versendet werden. Und ja, ich habe diese Woche ein bisschen in der Küche experimentiert. Ich bin ganz angetan, weiß aber noch nicht, ob das der finale Stand ist oder ob ich noch ein weiteres Experiment starte. Deswegen möchte ich da noch nicht so drüber reden, um nicht zu viel zu verraten. Das kann ich dann aber beim nächsten Mal tun, denke ich, je nachdem, wann wir aufnehmen. Ja, müssen wir mal schauen. Genau. Dann glaube ich, sind wir doch am Ende angekommen, oder? Ich denke auch. Ja, dann können wir Dann einen schönen Sonntag wünschen. einen schönen Sonntag. Solltet ihr uns suchen, dann könnt ihr uns finden. Und zwar auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe natürlich. Da haben wir einen Thread. Außerdem sind wir beide dann natürlich auch unterwegs. Katrin als Käthe, Kaete, und ich als Julia401. Dann haben wir natürlich das Shownotes-Blog, wo auch die Folge live geht. Das ist wollgespräche.wordpress.com. Dann hat Katrin noch ein weiteres Blog für all ihre sonstigen Schandtaten. Genau, Noch das ein ist gerade Projekt. leicht vernachlässigt, aber ich hoffe, dass da noch mal ein bisschen was draufkommt. Wie auch immer. Also, da findet ihr auch schon ältere Sachen, die für alle die, die es noch nicht kennen, sicherlich auch spannend sind. Das findet ihr unter nochenprojekt.wordpress.com. Und ich habe noch einen Instagram-Account unter frau.neumann. Ja, Ich ich würde glaube, das sagen, war's, ne? das war's. Dann bleibt nur noch au revoir. Revoir und Und tschüss! tschüss!